Kapitel 19. Das Drama mit der Überwältigung. Ich habe ein langes Leben mit vielen Befürchtungen geführt, von denen der Großteil gar nicht eintrat. Mark Twain, US-amerikanischer Autor und Humorist. Wenn ich mich daran mache, ein neues Buch zu schreiben, hilft es mir, zunächst für jedes Kapitel eine Karteikarte mit Stichworten anzulegen. In die oberste Zeile schreibe ich den Titel des Kapitels. Darunter halte ich meine Notizen fest. Und dann breite ich die Karten auf dem Tisch aus, damit ich alle auf einmal erfassen kann. Genau das tat ich wieder vor ein paar Tagen und es war total aufregend. Was für ein Anblick! Mein großartiges neues Buch. Ungefähr 2 Sekunden später ergriff mich Panik. Oh mein Gott, sind das viele Kapitel. Wie soll ich das nur alles schaffen? Die Abgabefrist steht schon vor der Tür und ich bin mir noch nicht einmal sicher, was in jedem Kapitel vorkommen soll. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Warum habe ich nicht schon vor 8 Monaten angefangen? Ist es zu früh, um schon Wein zu trinken? Hilfe, ich gehe unter! Ich schloss die Augen und atmete tief durch. Mach ein Kapitel nach dem anderen. Also schnappte ich mir eine beliebige Karte vom Tisch, öffnete die Augen und da war es natürlich. Das Problem der Überwältigung. Ich möchte Sie und mich selbst daran erinnern, dass ein Großteil unseres Kummers und unserer Qualen dadurch verursacht werden, dass wir unnötigerweise ein Drama veranstalten. Wenn wir vor lauter Überwältigtsein in Schockstarre verfallen und uns mit offenem Mund und umschlungenen Knien vor- und zurückwiegen, dann ist mal wieder nur eine Verschiebung der Wahrnehmung nötig, um eine neue Realität zu entdecken. Das Leben ist nur ein Traum. Machen Sie keinen Albtraum daraus. Wir können uns unendlich glücklich schätzen für all das, was wir haben. Die Möglichkeiten, die Ideen, die Menschen, die Aufgaben, die Interessen, die Erlebnisse und die Verantwortungen. Deswegen durchzudrehen, statt das Leben zu genießen, ist wie Perlen vor die Säue zu werfen. Eine Verschwendung einer großartigen Gabe. Um Ihnen dabei zu helfen, Ihre enorme To-Do-Liste etwas weniger skeptisch zu betrachten, lassen Sie uns die 3 gängigsten Beschwerden in Bezug auf Überwältigung aufgreifen und sie entkräften. Erstens. Die Zeit reicht einfach nicht. Dank der harten Arbeit, die Menschen mit viel Verstand geleistet haben, wissen wir mittlerweile, dass Zeit eine Illusion ist. Da die meisten Leute keine Ahnung haben, was das heißen soll, kann man das auch leichter verständlich ausdrücken. Keine Zeit zu haben, ist eine Illusion. Dazu 2 Beispiele. Erstens. Ich habe keine Zeit, einen freien Parkplatz zu suchen. Daher stelle ich das Auto hier in der Ladezone ab. Oh, jetzt habe ich 3 Stunden, die ich gar nicht habe, darauf verschwendet, meinen Wagen beim Abschleppdienst abzuholen. 2 weitere, weil ich mich auf dem Rückweg verfahren habe. Und noch einmal 45 Minuten, um mich bei meiner Frau darüber aufzuregen. Zweitens. Ich habe keine Zeit, mein Büro aufzuräumen. Oh, jetzt habe ich 1/2 Stunde damit verbracht, nach meinem Handy zu suchen, das ich unter einem Haufen Zeugs versteckt hatte. Und jetzt ist auch noch der Akku leer. Was bedeutet, dass noch mehr Zeit, die ich nicht habe, dafür draufgehen wird, das Ladegerät zu suchen, das bitte hoffentlich unter diesem Stapel Bücher liegt? Wenn wir zu etwas gezwungen sind, ist simsalabim plötzlich Zeit da. Das heißt, sie war die ganze Zeit da. Wir haben nur gedacht, sie sei es nicht. Ist Ihnen je aufgefallen, dass Sie für eine Aufgabe, für die Sie 6 Monate Zeit haben, auch 6 Monate brauchen? Während 1 Woche reicht, wenn Sie nur 1 Woche haben? Sobald Sie verstanden haben, dass auch Zeit, wie die übrige Realität, nur in Ihrem Kopf existiert, können Sie das zu Ihrem Vorteil nutzen. Lassen Sie sich niemals von einem Mangel an Zeit versklaven. Hier kommen ein paar Dinge, die Sie jetzt gleich tun können, um Herr über Ihre Zeit zu werden. Zeigen Sie Respekt. Wenn Sie mehr Zeit im Leben haben wollen, zeigen Sie der Zeit gegenüber Respekt. Wer immer zu spät kommt, ständig absagt oder unzuverlässig ist, zeigt dadurch dem Universum, anderen Leuten und sich selbst nur eines: dass er die wertvolle Zeit, die er so sehr benötigt und von der er so gern mehr hätte, gar nicht zu schätzen weiß. Sie können erschaffen, was immer Sie sich wünschen, aber Sie müssen es wirklich wollen. Wenn Sie sich so verhalten, als habe Zeit keine Bedeutung, stimmt das nicht mit dem überein, was Sie sich laut Ihrer Aussage wünschen. Es ist eben nicht in Ordnung, sie zu verschwenden und respektlos mit ihr umzugehen. Daher wird dieser Wunsch nur schwer in Erfüllung gehen. Stellen Sie sich die Zeit als Person vor. Würden Sie erwarten, dass die Zeit Sie mit ihrer Anwesenheit beehrt, obwohl Sie sie regelmäßig wie eine belanglose Nichtigkeit behandeln? Wohl kaum. Wenn Sie sonst immer zu spät dran sind, kommen Sie von nun an zu früh. Wenn Sie ständig absagen, nicht auftauchen oder Verabredungen vergessen, reißen Sie sich zusammen. Schreiben Sie sich Ihre Termine auf und halten Sie sie gefälligst ein. Richten Sie eine Erinnerung auf Ihrem Handy ein, die Ihnen auch Zeit lässt, sich fertig zu machen. Genügend. Notieren Sie sich Dinge auf Ihrem Handrücken. Halten Sie Ihr Wort, wenn Sie jemandem etwas versprechen. Das ist keine Zauberkunst. Wenn Sie sich mit der Zeit gut stellen wollen, stellen Sie sich gut mit ihr. Das wird Ihnen nicht nur zeitliche Freiräume verschaffen, sondern Sie auch davon abbringen, unhöflicherweise anderer Leute Zeit zu verschwenden. Halten Sie Ihre Freunde nahe bei sich, Ihre Feinde aber noch näher. Was tun Sie anstelle dessen, was Sie eigentlich tun sollten? Auf Facebook herumsurfen? E-Mails beantworten? Essen, obwohl Sie gar nicht hungrig sind? Wenn Sie wissen, wovon Sie sich am liebsten ablenken lassen, können Sie Gegenmaßnahmen ergreifen.